No, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я. Ich bin so geil, wir fahren durch die Stadt. Das Auto, das du heute trägst, verwirrt meinen Verstand. Ja, sie regt mich manchmal auf und macht mich manchmal krank. Aber jeden meiner Gucci-Pulli schmeißt sie mit der Hand. Komm, wir fahren uns zur Zeit, baby, lass uns einfach rumliegen. Wir rauchen so ein Schuppen, Netflix, ich bin zufrieden. Manchmal sind wir laut, wenn wir uns lieben. Mach doch manchmal so still, dass ich glaub, ich soll dein Blut fließen. Baby, lass uns losziehen. Ich halte dich fest, wir müssen wieder fliehen. Wir fliegen nach Hawaii und gehen völlig an den Strand spazieren. Ich will noch so viel probieren, so viele schöne Ziele. Marokko, Chile, ist das echte Liebe? Oder nur ein One-Night-Stand? Oder nur ein One-Night-Stand? Baby, sag mir, ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Na, na, na, na. Bin mein Liebhaber, ja. Такая дивная, красивая, ja. Справедливая, непобедимая. Ты моя, ja, baby, ты моя, ja. Ты моя любимая, такая дивная, красивая, ja. Справедливая, непобедимая, ты моя, ja, baby, ты моя, ja. Ich bin so geil, wir fahren direkt zu mir. Du liebst doch die deine Papier. Aber was, du bist verliebt. Ich steh vor meiner Tür und du gehst so wie Dynamit. Ja, sie legt mich manchmal auf. Doch ihr Lächeln bringt mich runter. Ja, sie kennt die Blattermann, sie kennt sogar meinen Bunker. Ja, ich fühl mich frei, wenn ich einfach mit dir rumfahr. Komm, ich flieg nach Dubai und ich kauf die feste Klunker. Denn ich bin kein Bumper, doch bring dich bis zum Ende der Welt. Bis sie unter uns zerfällt. Nein, ich hab mich nicht verstellt. Doch ich frag mich, ist das alles echt? Oder nur ein One-Night-Stand? Oder nur ein One-Night-Stand? Baby, sag mir, ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Na, na, na, na. Bin mein Liebhaber, ja. Такая дивная, красивая, ja. Справедливая, непобедимая. Ты моя, ja, baby, ты моя, ja. Ты моя любимая. Такая дивная, красивая, ja. Справедливая, непобедимая. Ты моя, ja, baby, ты моя, ja. One night stand. Na, na, na, na, na, na.